4-1. 1. Ich habe jetzt ein Handy. Aha, wie ist die Nummer? 0171-2355-317. 2. Bäcker? Bäcker? Ich habe 73-49-87-55 gewählt. Ich habe die 73-49-87-52. Oh, Entschuldigung, falsch verbunden. 3? Aha, und wie ist Ihre Telefonnummer? Das ist die 0341-804-3308. Ah, die 0341-804-3308. 4? Telekom-Auskunft, Platz 23. Hallo, ich hätte gern die Nummer von Wilfried Otto in Königshofen. Die Nummer kommt. 0342323268. Ich wiederhole. 0342323268.